story of a young man traveling ancient countrysides looking for new emotions to experience. Looking to give more than to get, and understanding the frailty in the notion that nothing is really given to you aside from the very air that you breathe. But things are changing now. Things are rapidly becoming very different than they once were. Of the outside, those things I do not quite understand. I can see hints of colored city kid influence and colorful accents dancing across the foundations of former communist factories, saying to me that I've been here before, despite this railway being my virgin transport in this oh-so-foreign place. Chopping through the world I've come to understand as mine, like a lion's teeth through the ribs of a gazelle on the hunt. And when we reach Stuttgart, I believe I'm a man of different thinking. My energy replenished with each stop between Hamburg and Munich. Visions of Goethe and Thomas Mann immortalized by the artistic politics of iron curtains falling as certain as rain. Grapevines growing rooted from the lips of the Rhine say, this particular world I'm traveling through is much older than the world I call my own. Today I'm the gunpowder in a continental bullet. A cell in this electric vein coursing through the black forest. My destination, just beyond the trees. A relatively young man, traveling ancient countrysides and newfangled sidewalk technology. Looking to give more than to get, and understanding the frailty and the notion that nothing is given to you but the air you breathe. And the trees that hide my destination resemble loose hairs on the head of an old gentleman from afar. These mountains, protecting villages and colonies like a moat, encircling castles of fallen leaders, roughly an hour north of the Munich skyline. This trip is very different than any I've been on before. I wish I could transmit this experience through American urban radio and poorhouse shopping malls, to Wall Street executives and stay-at-home moms in the Bible Belt. Just to say, hey, look at the world and get off your block. Pick up a book. Stop watching the clock. There's so much more to learn than trades and monolingual grades, to be sure. This ride is special. This countryside is ancient. And many of these things I do not understand. now because the only real gift given to you is the present. The only real gift given to you is right now. This frontal system will also bring some rain showers from Latvia and Lithuania towards Poland. Watch that front go across the Alps towards the eastern section of France and Germany. Along the frontal system, you can expect some rain showers. Western section of Russia, one frontal system there could bring some clouds, maybe even a passing shower through Moscow over towards Scandinavia now. There's the low that will bring the chance of rain showers from Norway and Sweden, southern tip. This low will also bring some windy and wet conditions along the coast of Great Britain. Herzlich willkommen da draußen zu unserer Sunnyeve Experiment. Wir senden wieder. Wer Bang.de verfolgt hat, wird wissen, diesmal nicht auf sunandearth.com, sondern auf party107.com. Die Hintergründe sind die, dass wegen der GEMA-Gebühren und allem drum und dran Sound & Earth mit Party 107 fusioniert hat. Unsere Sendung wurde beibehalten. Sonntags 18 bis 20 Uhr. Heute, wie gesagt, aus den USA für euch. Und als Studiogast haben wir heute Thilo Rock und ich sage Hallo und würde dich bitten, dich doch mal vorzustellen. Ja, also ich bin Thilo Rock. Was soll ich sagen? Ich bin seit Anfang der 90er so ein bisschen aktiv, was Plattensammeln angeht und lege ab und zu mal auf. So, wenn mich jemand fragt, nett oder auch nie nett oder Geld bietet. Was willst du noch wissen? Frag einfach. Ich frage dich doch direkt gleich mal zu Buschfunk. Ist ja auch eine Radiosendung hier in Dresden. Und seit wann gibt's das und wie steckst du da drin? Also Buschfunk gibt's seit 1993. Wir hatten, das ist immer wieder lustig, diese Geschichte zu erzählen, wir hatten irgendwie Anfang der 90er die Idee, Piratenradio zu machen. Damals war ja alles noch ein bisschen unkoordiniert, was Polizei und Telekom und bla angeht. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir gucken mal, was es so für Möglichkeiten gibt und waren irgendwann auf der BRN, auf der zweiten oder dritten BRN war das, Stand von Colorado gewesen, die sich damals gerade gegründet hatten und haben wir gefragt, wie das so ist und wurde uns dann erzählt, dass wir doch einfach bei denen mitmachen sollen, weil das halt ein bisschen schwierig ist mit Sender besorgen und Zeugs und so haben wir dann irgendwann 93 angefangen, uns zu überlegen, wie wir das Ganze gestalten wollen und sind halt auf die Idee gekommen, dass wir irgendwie einen deutschen Namen für die Sendung haben wollen und haben das dann irgendwie Buschfunk genannt, weil es irgendwie passend war. Und damals waren dabei Studio 17, ich, der Mülli, der Q, der das Supreme macht und noch zwei andere Leute, die schon seit längerer Zeit nicht mehr dabei sind. Und seit 95 oder 96, muss ich jetzt lügen, weiß ich nicht genau, ist Arndt dabei, der halt also für unsere Begriffe und für viele andere auch eine sehr gute Radiostimme hat. Und ja, also wir waren halt bis 97 bei Colorado gewesen, haben einmal im Monat eine Sendung gehabt, anderthalb Stunden, das wurde dann immer weniger von der Zeit her. Also wir haben dann nur noch eine Stunde gehabt und das hat sich auch nicht mehr richtig gelohnt einfach. Und deswegen haben wir dann einfach pausiert von 97 bis 2000 und dann ergab sich halt über Major Tom die Möglichkeit, den seine Sendung zu übernehmen. Der hat damals Channel DD gemacht bei Neon. Und da sind wir jetzt halt immer noch und machen das jetzt schon seit 6 Jahren fast ungefähr. Genau, und das hat sich aber gewandelt von der ganzen Art und Weise her, wie wir das produzieren. Also es ist immer live gewesen, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und ja, wir machen es aber, also früher war es halt eher so ein Programm, ich weiß nicht, wer noch DT64 kennt, ein Titel nach dem anderen. Und irgendwie hat sich das aber schon mehr oder weniger zum DJ-Radio und ja, wie es halt so normal ist, entwickelt, wie es die meisten machen würden. Und wann kann man Buschfunk hören? Achso, ja. Buschfunk kommt alle 14 Tage bei Neon 425, mittwochs von 21 bis 0 Uhr auf 104,25 im Dresdner Kabel und Umgebung, beziehungsweise die Sendung auch downloadable auf buschfunk.org. Und Wiederholung gibt es noch sonntags von 21 bis 0 Uhr, also gleiche Zeit. Genau. Wunderbar. Vielleicht ist ja heute zum Sonntag danach noch Buschfunk-Time. Für alle, die länger Radio hören. My prison, the archetype of aneurysms, inappropriate like optimism, bleeding in the air to cynicism. A voice crack randomly, sequence and rhythm never to entertain. Cavities with cream filling, I am 45, blistering fury, hot tamale temper. Sprinkle pepper on a heat wave, in bold light, bold bright innovations, not scavenger refuse. My refusal to follow others, act like empty plates. I have no appetite, indigestible with famine, or all you can eat in a hunger strike. Dead skin cell, lowercase half humor, I'm pussy impersonate, dumb shoe, no clue, no brainers. Spit from my scimitar, paper cut, unconventional. Swallow my dropping anvil, nods my left to the doctor. Snake charmer, penmanship, the ladies magic on the mattress, grandiose approach, holding though discotheque, disconnect, discontent. Like frogs, confident you'd fuck up. You've yet to prove me wrong. The hue of my exploding view is but a pre-con praline ball beam. Yellow and blue made green, a perfect combination. Just look at the way he makes a verb fly like a bird. It's the super glitcher, glitcher, mad destructive glitcher, glitcher, custom diplomat destructive glitcher, mad destructive glitcher. The super glitcher, the percussive diplomat, destructive, counterproductive to all cliche. Who displays his dosage exquisite, twisted explicit, making omelets out of salad heads. The least droid after droid destroyed. Now where are they? Hiding low like a stowaway, retired in a Malibu beach bar behind the wave. Reclining the open sky as the underage neighbor who resembles Sade, rubs Crockett and tugs with Bengay. The feeble-minded inept need to repent from the man to steal my mantle. Should appear evident that your dollars and cents are well spent. Thank you. Mexikanen Hip Hop. Fuck up. We gonna take this little intermission and listen what the fuck I got to say. Hold the fuck up. We'll be right back. ICG. Seit wann oder wie kam es eigentlich dazu? In welchem Jahr? Oh Gott. Schwierige Frage. Ich glaube, ich gehöre zu der Generation, die irgendwann mal durch Filme wie Beat Street zu DDR-Zeiten beeinflusst wurde. Das ist immer wieder die gleiche Geschichte eigentlich. Da kannst du fragen, wenn du willst. Leute, die so um die 30 sind. Ja, Smiley, der schüttelt gerade den Kopf. Er gehört wahrscheinlich zu denen, der bei denen es nicht war. Nee, aber auf jeden Fall habe ich halt irgendwann mal angefangen, Hip-Hop zu hören und halt so, was man damals so an 80er-Jahre-Disco-Krempel und Zeug gehört hat, irgendwie auch House und so. Und so richtig angefangen mit Plattenspielern und Auflegen, das war ja erst nach der Wende, weil vorher gab es ja so richtig die Möglichkeit, nee, da habe ich bloß mit irgendwie mit Kassettenrekorder und Pausentaste und Tonband und so irgendwelche Mixe gestaltet, die ich auch gerne mehr vorspielen möchte. Und ja, irgendwie so 1993 dann habe ich mir von meinem ersten Facharbeitergeld meine Plattenspieler gekauft und dann irgendwie halt schon angefangen, Platten zu kaufen. Damals war das fast nur Hip-Hop. Später ging das dann los halt mit diesem ganzen Acid-Jazz-Zeug und so, und ja, das ist jetzt so weit gefächert. Eine Zeit lang habe ich nur Drum Bass aufgelegt oder hauptsächlich halt so 96 rum irgendwie. Genau, und jetzt ist das, ja, was mir gerade irgendwie gefällt halt, querbeet. Bin ich ja mal richtig innovativ in dem Sinne, dass wenn man dich bucht, man mit allen rechnen kann. Stimmt? Na, das kommt halt drauf an, was jetzt irgendwie verlangt wird. Also man kann schon irgendwie sagen jetzt, ja, das wird so und so, das soll eher tanzbar sein, soll eher, weiß nie, also ich meine, das ist schwierig immer zu klassifizieren. Ich mag eh so diese Schubladen nie so richtig. Und am schönsten ist es natürlich immer, wenn man irgendwo einen Chillout auflegen kann, weil da kann man alles spielen. Von irgendwelchen Frickelkram bis was weiß ich, Drum and Bass. Aber prinzipiell so schnelle, tanzbare Sachen sind schon immer cool für eine Party irgendwie, also wenn es jetzt irgendwie so Breakbeat-mäßig ist oder so. Aber ich versuche schon auch, sag mal, die Jahrzehnte irgendwie zusammenzubringen. Also von den 70ern bis heute irgendwie so, was quasi so mein Spektrum umfasst. Ja, nicht schlecht. Ich kenne ja viele, die halt 2 Stunden auf einem Film rumschieben. Und ja, die anders können, weil sie keine anderen Platten haben. Die haben halt immer nur ein Style gesammelt. Mir geht es ja selber nicht wie dir. Der Geschmack geprägt durch viele Styles. Und ich finde es halt schade, dass eben solche, die so viele Platten zu Hause haben, aus so vielen Stilrichtungen und aus so vielen Jahren, einfach am Abend sich nie mal die Platten rausnehmen und spielen, sondern, ja, keine Ahnung, dann eben auch bloß eine Stunde Techno machen. Denn ich glaube, so ein vielseitiger Mix aus eben den Sachen, die du jetzt genannt hast, macht es ja interessant auch für Leute, weil man spricht viele an. Oder siehst du das jetzt anders? Nee, das stimmt schon. Also ich meine, ja, also es ist schon wichtig, dass man irgendwo eine Abwechslung reinbringt. Also ich fand das zum Beispiel damals, als das losging mit dieser Drum-Bass-Welle, so die erste Zeit, die ersten Jahre 94 bis 96, 98 so rum, dass halt, es war damals schon so, dass viele DJs ihren Style hatten und halt die ganze Zeit auf einem Stil rumgeritten sind, ob das jetzt so Darkstep war oder was weiß ich, so dieses knallig oder dieser Jump-Up-Sound und so. Und ich fand das halt immer cool. Drum and Bass hat zwar so eine Geschwindigkeit ungefähr, aber man kann irgendwie von mellow bis heftig irgendwie alles zusammenbringen. Und das hat mich gereizt eine Zeit lang. Mittlerweile bin ich ein bisschen weggekommen davon, weil es ist mir ein bisschen langweilig geworden dann doch über die Jahre. Und ich fand andere Sachen irgendwie interessanter. Ein Problem ist es aber immer, wenn man sich für viele Sachen interessiert, man hat einfach zu wenig Geld für Platten. Also es ist prinzipiell immer so, dass irgendwie man kann sich nur eine Auswahl zulegen von allem, was irgendwie interessant ist. Also es ist dann viel, was nach Jahren irgendwie kommt, wo man sagt, ach, die habe ich damals auch verpasst. Oder so, oder das habe ich überhaupt noch nie gehört, das ist ja cool und das ist aber schon 5 Jahre alt oder was. Und ja, gerade bei Platten ist es ja mittlerweile ein echtes Problem, dass man die nach ein paar Monaten einfach mal nicht mehr kriegt oder nur schwer. Ja, und bist du da jetzt bei eBay eventuell noch aktiv und kaufst alte Platten oder doch schon mehr darauf bedacht, neue Sachen im Plattenladen zu ersteigern in dem Fall, nee, sondern zu kaufen? Ja, das kommt halt immer drauf an, wie ich gerade Kohle habe. Irgendwie, also schon, ja, eBay, es geht mir da meistens so, dass ich irgendwie nach bestimmten Sachen suche, weil ich gerade irgendwie so einen Flash habe und die Platte brauche ich jetzt unbedingt. Und meistens guckt man dann halt bei demjenigen, ob der noch irgendwas anderes Cooles hat, auf Oftmals ist es ja wirklich so. Und dann ist gerade mal wieder so eine Zeit, wo ich halt sowieso mal durchgucke, ob es irgendwas Tolles gibt, was mich interessiert. Und ja, wenn ich dann irgendwie mal kein Geld habe, dann ruht das wieder eine ganze Weile. Oder man verkauft halt auch mal 3-4 Platten. Aber das ist jeder Rede wert eigentlich. Und dann ist es halt auch mal wieder so, dass ich sage, nee, ich muss jetzt mal in den Plattenladen gehen und gucken, was es so Neues gibt irgendwie. Oder halt einfach Sachen nachkaufen, die mir irgendwie fehlen. Aber ja, mit dem Geld ist halt, wie gesagt, immer so das Ding, was halt, also man müsste halt viel Geld haben. Ja, das geht nicht nur dir so, aber bist du scheinbar doch nicht so oft gebucht und machst da ein gutes Geschäft mit. Ich meine, wer macht das schon? Also ich meine, es ist ja wirklich schwierig, überhaupt da Geld zu verdienen damit. Also ich meine, solche Gigs wie letztes Jahr hier bei der Red Beats oder so, wo du halt für 1,5 Stunden mal 250 € kriegst oder so, das gibt es ja wirklich sehr selten. Aber oder auch die Gappy Party jetzt, das ist schon einträglich so, aber ich habe halt dann auch nie so, ich lege mir das Geld jetzt nicht zurück, nur für Platten kaufen. Also das ist ja irgendwie, braucht man ja auch was zum Leben so und naja, das ist halt eher schwierig, dann irgendwie wirklich zu sagen, ich will davon leben oder so, wer kann das noch? Also ich meine, da gibt es ein paar wenige bekannte Leute, die das können und die wirklich ihre 4 Gigs im Monat haben und davon leben können. Also ich meine, das wäre cool, wenn das geht, aber schwierig. Ja, und willst du in der Zukunft dorthin? Willst du von der Musik leben oder ist das einfach nur ein Hobby, was nebenbei läuft? Ich glaube, es ist immer ein Unterschied, ob man jetzt wirklich sagt, ich will davon leben oder ob man es als Hobby betreibt. Also es ist schon irgendwo, sag mal, Lebensinhalt. Aber es ist nie so, dass ich jetzt mit dem Ziel rangehe, ich will irgendwie damit Geld verdienen oder reich werden, das geht eh nie. Aber dieses Feeling, wenn das jetzt Beruf wird, ist sicherlich auch ein anderes, als wenn du das als Leidenschaft betreibst. Und deswegen sage ich immer, ich brauche irgendwie einen normalen Job oder so oder mache halt sonst was irgendwie, um erstmal Normalgeld zu verdienen. Und die Musik ist halt eher so das, ja, wo quasi mein Herzblut drin steckt, aber was ich jetzt nie so vordergründig betreibe, dass ich damit Geld verdienen will. Aber was natürlich ist natürlich cool, wenn man jetzt sich irgendwo hinstellt und Leuten Musik vorspielen kann, also das ist ganz klar. Aber selbst wenn man in irgendeiner Bar auflegt oder so, da kommen halt immer mal 2-3 Leute an, die sagen hier, ey, was denn das Geiles und so, und das habe ich überhaupt noch nie gehört. Und ja, also, oder halt so Sachen wie Dresden Dance Factory, schon vor Jahren gewesen, wo ich mit dem Andy Kamer zusammen aufgelegt habe im Chillout, wo dann so die 15-jährigen Teenies ankommen und fragen, was das für Musik ist, weil sie das noch nie gehört haben. Und das ist schon lustig. Also ich meine, so eine Sachen, die lohnen sich dann schon. Und wenn du dafür noch Geld kriegst, ist doch okay. Also ich meine, völlig in Ordnung. Ja, nicht schlecht. Einige lehnen ja das kategorisch ab, in so einem Etablissement zu spielen. Andere Frage. Produktion. Bist du tätig? Hast du das nochmal vor? Damit quäle ich mich schon seit Jahren rum. Also das ist so schwierig zu sagen, aber ich, wenn ich mal irgendwie Lust habe, dann bastel ich an irgendwas rum, aber es ist jetzt nie so, dass ich irgendwie mit dem Ziel das mache, dass ich irgendwie eine Platte rausbringen will oder sowas, ist Schwachsinn. Also das, so weit bin ich eh noch nie, werde ich wahrscheinlich auch nie sein irgendwo. Also was mich halt viel mehr interessiert, sind so irgendwelche Mixe, die du halt mit dem Rechner zusammen bastelst und also ich habe da vor 1,5 Jahren mal was gemacht für einen Buschfunk. So ein Edit-Mix halt. Der war so oldschool-mäßig, also so wie das früher auch andere gemacht haben halt. Und das ist so ein bisschen die Leidenschaft, was mich halt vorantreibt. Und dafür fehlt mir aber auch oftmals die Zeit einfach, mich da wirklich nächtelang hinzusetzen und da irgendwas zu basteln. Aber ich habe das auf jeden Fall wieder vor, sowas mal weiterzumachen. Es ist jetzt weniger so, dass ich wirklich selber was produziere, sondern dann bastel ich doch eher irgendwie an bekannten Sachen rum, die dann irgendwie zu verändern oder so.

is screaming. And suddenly, it feels like I'm the only one there. We'll be right back. Jetzt klinke ich mich mal ein an dieser Stelle. Das wird bestimmt zum Schluss sein, aber macht er nicht. Gibt es eigentlich trotzdem, trotzdem du nicht so viel auflegst, gibt es eine Anekdote zu erzählen, die du eigentlich mal so erlebt hast? Ich meine, jeder, der schon mal aufgelegt hat und vor einigen Leuten aufgelegt hat, kann bestimmt viele Sachen so mitbringen. Und es gibt bestimmt was zu erzählen, was du da erlebt hast. Ist das eure Standardfrage? Das ist lustig. Also ich meine, ja klar gibt es sowas. Also man muss dann immer erstmal überlegen, dass eben sowas einfällt. Aber ich muss da immer an Hans Nieswand denken. Ich weiß nicht, kennt ihr das Buch Plus Minus 8? Also das ist ja so geil, weil da stehen einfach mal die Sachen drin, die irgendwie jeder schon mal erlebt hat. Und also ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich dann immer so ein bisschen ans Downtown, so die Zeit, wo wir dort aufgelegt haben. Das war so ganz am Anfang 95 rum, 94, 96 oder so. Und da kam es halt dann immer wieder vor. Also das war so die Zeit, wo wir schon ein bisschen weg waren von dieser Schiene, ständig irgendwelche 70er Jahre Zeug zu spielen, so James Brown, Krempel und was weiß ich. Und also wir waren damals schon irgendwo weiter, weil das Problem ist einfach immer gewesen, ist, wissen ja, heute ist es glaube ich nicht mehr ganz so krass, aber damals war es echt so, das Dresdner Publikum war einfach mal drei Jahre hinterher. Die haben es nie geschnallt und die haben nie verstanden, dass wir halt irgendwie so schon völlig andere Sachen gespielt haben. Und als es mit Jungle losging und Drum and Bass, hab ich versucht, dann auch dort mal was zu machen. Und da kam dann halt irgendwie mal eine Frau nach vorne, die sagte, ich soll mal aufhören, so ein Techno zu spielen. Irgendwie. Und solche Sachen, das, also mich nervt das immer unheimlich. Also das ist halt wirklich. Ja, und also solche Sachen haben wir dort eigentlich regelmäßig erlebt mit irgendwelchen Leuten, die wirklich gar keine Peilung hatten und die halt irgendwie immer irgendwas hören wollten, was funky ist. Und die kannten aber dann nur Sex Machine von James Brown oder so. Und das ist schon, war schon sehr peinlich manchmal. Also, und da, also ich werd dann doch irgendwann immer gereizt. Also das ist, also nie, es ist nie so böse gemeint, wie es vielleicht klingt, aber es ist einfach, du stehst da vorne und machst den Kopf und irgendwie nervt's halt, wenn dir dann irgendwie Leute auf den Sack gehen und dann Zeug hören wollen, was ich vielleicht erstens sowieso gar nicht mit hab oder gar nicht besitze und was eigentlich auch überhaupt nicht zu dem passt, was gerade läuft. Also das ist schon sehr, ich meine, man versucht ja irgendwo eine Stimmung aufzubauen. So eine konkrete Anekdote müsste ich jetzt länger überlegen. Also das sind eher so Sachen, die man mehrfach irgendwie erlebt hat oder so. Okay, da kann ich eigentlich auch ein paar Wörtchen mitreden, weil ich habe da auch in letzter Zeit oder in den letzten paar Jahren auch ganz schön viele Sachen erlebt. So. Also von Scooter angefangen bis so ein ja, williger Herzbuben wurde schon alles gewünscht bei mir. Ohne Scheiß, also ist echt Wahnsinn. Tja. Also es war zum Beispiel jetzt so bei der Gappy Party am Sonnabend, dass wir haben ja nur die ganze Zeit so schon relativ schnelle Sachen gespielt. Also es war jetzt nie so, dass es übelst schnell war, aber schon so um die 130 BPM war eigentlich normal. Und da kommt irgendwann so gegen 3, 4, kommt ein Pärchen nach vorne und das Mädel, das fällt mich schon fast von hinten an so und die ganze Zeit so, schneller, schneller, mach mal was Schnelleres. Und so, und da, also das war mir dann auch irgendwie sehr suspekt, weil ich nie wusste, was die jetzt eigentlich will. Also wollte die jetzt irgendwie Gabber hören oder keine Ahnung. sie wollte, ja, wahrscheinlich, also sie wollte es einfach irgendwie schneller haben halt. Ihr war es zu langsam und das war, ja, irgendwie komisch. Und das ist dann immer so der Punkt, wo, also das kann bei mir dann auch sehr schnell in Hass umschlagen. Also das ist nie böse gemeint, aber es ist dann, man ist dann einfach genervt. Kann ich gut nachvollziehen. Tja, hätten wir eigentlich schon das ganze Gespräch abgerundet, würde ich sagen. Ich mache mal einen Schluss heute an dieser Stelle. Hättest du noch jemanden, den du grüßen möchtest, oder kann man dich außer über eure Buschfunkseite sonst wie erreichen oder buchen oder sonstige Sachen machen? Ja, so ein richtiges Booking gibt es natürlich nie, aber also tilorock@buschfunk.org ist die Mailadresse. Funktioniert mit allen verschiedenen Buchstabenkombinationen oder so, ist irgendwie alles so eingestellt, dass es bei mir ankommt. Und ansonsten info@buschfunk.org ist die normale Adresse, wo es dann nochmal an alle geht. Und ansonsten, ja, also jetzt in der nächsten Zeit so auflegetechnisch eigentlich nur die Aqualounge ab und zu mal. Irgendwie ist ja auch okay, also ich meine, da gibt es halt Geld und ist in Ordnung. Man kann halt ein paar Leuten, die sich nie auskennen, ein paar lustige Sachen vorspielen und kriegt Drinks umsonst und die Bedienung ist nett und so, ist schon okay. Genau. Ja, und ansonsten Flyer checken. Grüße, ja, Grüße auf jeden Fall an Arndt, an Studio 17, an den Mülli und an meine Freundin. Ja. Ansonsten war's das dann. Vielen Dank. Wir danken an dieser Stelle auch. Wie immer könnt ihr die Infos auschecken bei bang.de. Grüßen tun wir an dieser Stelle mal den Dexter, weil er ist nicht ganz weit von unserem Server entfernt. Ich hoffe, er hört das. Es ist früher Morgen bei ihm. Und ja, das war's. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann werden wir sehen, wenn wir einen Studiogast da haben. Ich denke, das ist der Mann, der hier mir gegenüber sitzt und das Ganze heute mal abcheckt. ja, das war's an dieser Stelle und tschüss, bis zum nächsten Mal. A terrorist, here to bring trouble to phony MCs. I move on and seize, I just conquer and stop another rapper with ease. Cause I'm at my apex and others are below, nothing but a milliliter. I'm a kilo, second to none, making MCs run. So don't try to step to me, cause I ain't the one. I believe rappers just like Tylenol, and they know it. So I don't see why you all try to front, perpetrating a stunt, when you know that I smoke you up like a blunt. I'm genuine like Gucci, raw like sushi. This age of rage is what rap did to me, to make me wanna create chaos and mayhem. Cold rock a party until the AM, I'll make a muscle, grab the mic and hustle. While you stand dazed and amazed, I'll bust a little rhyme with authority, superiority, and captivate the whole crowd's majority. The rhymes I use definitely amuse, better than Dynasty or Hill Street Blues. I'm sure to score and door for more without a floor, cause I get raw. Like like a reverend, rapper star severin. And in my lifetime, believe I've never been beaten or eaten and just tooken out. You know, come to think about it, I keep them C's looking out and real nervous when I'm at your service. So give me that title, boy, you don't deserve this. I work like a slave to become a master. And when I say a rhyme, you know that it has to be perfectly fitted, cause I'm committed. The entertainer and trainer and Kane are get with it. I go and flow and grow to let you know I damage you. I'm not an amateur, but a professional, unquestionable, without doubt, superb. So full of action, my name should be a verb. My voice will float on every note when I clear my throat. That's all she wrote. The minute that the cane starts to go on, believe it's gonna be smooth sailing, so on. As I put other rappers out of their misery, get them in a battle and make them all history. Ruling and schooling, MCs that I'm dueling, watch them all take a fall as I sit back cooling on my throne with the bronze microphone. God bless the child that can hold his own, cause I can roar. Ain't it good, ain't it good. Chillin', killin' like a villain. The meaning of roar is ready and willing to do whatever is clever. Take a loss, never. And the rhymes I bust, coming off the bus. And I come on hard with rhymes that are odd. I rip the microphone and leave it scarred. Never smoking or hitting or taking a sniff. Only crushing MCs that be trying to rip. I get strong and titanic, you work like a mechanic. Make MCs panic, they all get frantic and skeptic, like a girl on a contraceptive. As I rock, but hey, what you expected? I'll get war for you just like a warrior, rapper like a samurai. And I'll be damned if I ever let a Fisher Price MC hang. The rhyme's a toy, nothing but yin yang. Do it without it on the microphone. Bring your own casket in tombstone, and I'ma preach your funeral. Tell me who in the world could ever come with more. I get roar. We're the living die. I'm sorry to say, but one day we are gonna die. I don't know about you, but I'm here and I'm gonna try to make the black man understand that we can get the program back in our hands in the motherland. You see, it's gonna be hard, but I'm God. I got the proof, the truth, and now it's time to get loose. Spread my wisdom, educate the people. Forget these divine evils, just leave them a hell alone. Pick up your telephone, dial some positive brothers so they can join it and come along. Peace the least upon Minister Farrakhan for preaching and teaching the truth to the deaf and blind. With negative brothers, you know Shabazz don't bother. Most brothers strive, but I strive harder. These are actual facts, the dominant black. I'm right and exact, I can't attain my brother. Black is back. Concerning the difference black between is the back. Black revolution and the Negro revolution. Black is back. Black.